Dies sind unsere Schlagzeilen. Erhöhte Leukämiefälle bestätigt, neue Sonderausstellung im Museum und Landesbergen und Steimke im Interview. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die Zahl der leukämieerkrankten Kinder unter 15 Jahren in der Gemeinde Rodewald ist erhöht. Dies bestätigt das Kinderkrebsregister in Mainz. Den Ergebnissen zufolge seien zwischen 1987 und 2014 4 Leukämiefälle aus Rodewald und 2 in der benachbarten Samtgemeinde Steimke registriert worden. Lediglich 0,6 Fälle wären dagegen zu erwarten gewesen. Im Nienburger Museum ist eine neue Sonderausstellung eröffnet worden. Unter dem Titel Die Taille befasst man sich mit dem Wandel von Schönheitsideal und Modediktat. Mehr dazu weiß Museumsleiterin Dr. Christina Nova-Klimscher. Der Titel besagt ja schon direkt zwei Dinge. Einerseits geht es um ein Schönheitsideal der Frauenkleidung und gleichzeitig auch stellt es so die Frage, was verbirgt sich denn dahinter, wenn man zum Beispiel ein Korsett immer enger schnallen möchte oder soll. Das hat zur Folge, dass sich die inneren Organe verschieben und das ändert sich dann. Ne? Also die Frauen werden viel freier in ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz und das schlägt sich eben auch dann in der Mode wieder. Und diese Wechselwirkung wollen wir in dieser Sonderausstellung beleuchten. Am Mittwoch, den 16. Dezember, kollidierte der Fahrer eines dunkelroten Kleinwagens gegen 18.45 Uhr mit seinem Außenspiegel mit einem 11-jährigen Jungen. Dieser war als Fußgänger auf der Gemeindestraße, der Bruchstraße, in Annemolta unterwegs. Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Der PKW soll hinten links ein defektes Rücklicht und einen Riss in der Heckscheibe gehabt haben. Die Polizei Stolzenau hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In den lokalen Fußballligen ist nun Winterpause. Bezirksliga-Aufsteiger Landesbergen überwintert auf dem 9. Tabellenplatz. Trainer Markus Tilka wird am Sonntag in unserer Sportsendung um 15 Uhr live Rede und Antwort zum bisherigen Saisonverlauf stehen. In der Frauenkreisliga ist der SVBE Steimke souveräner Tabellenführer. Auch hier wird Trainer Andreas Norin um 18 Uhr live in der Sportsendung zum Interview sein. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.